din Cavaș. Radio 226 este un radio care emite în zona Berceni, drumul Taberei, Ghencea, Balta, Albă, Ferentari, pentru voi să vă trăiască familia. Homies, Radio 226 is a radio that will go live on air in Berceni, drumul Taberei, Ghencea, Balta, Albă, Ferentari. Live long and prosper. Hallo, jetzt bin ich wieder da. Hier ist wieder Sarah. Radio 226 begrüßt euch zur nächsten Runde. Ihr baut auf, wir bestrahlen euch mit Informationen. Jetzt haben wir wieder Studiogäste, auch diesmal welche, die ihren Namen sagen wollen, können, dürfen. Bei uns dürfen die auch ihren Namen sagen, nämlich Sebastian und Janine. Hallo. Hallo. Hallo. Könnt ihr euch, also geht euer Mikrofon oder wollen wir uns das alles teilen? Und macht man den Anknopf an? Hallo. Ja, da kommt ja was. Das willst du auch Hallo sagen? Ja, hallo. Ja, ihr habt eine eine Aktion ins Leben gerufen oder einen Aktivismus begonnen, um die Einführung der Fernseh- und Funktaxes, obligatorischen Radiogebühren. Genau, die heißen Rundfunkbeitrag ab 2013. Und ab dann muss das jeder zahlen. Nicht mehr, oder jeder Haushalt, nicht mehr, wenn man ein Gerät hat oder kein Gerät hat, muss man nicht zahlen, sondern jeder Haushalt zahlt 18 Euro für öffentlichen Rundfunk. Pro Haushalt. Pro Monat, ja. Pro Monat. 18 also Euro. Also 200 Euro im Jahr. Okay, und dann kommen natürlich Millionen zusammen und was Milliarden. Passt? Milliarden sogar. Ganz Deutschland ist es natürlich. Ja. Und was wird dann mit diesem Geld gemacht? Weil davon wird ja Fernsehproduktion und Filmproduktion fürs Fernsehen finanziert und wahrscheinlich auch Radiosachen. Und ihr wollt die Diskussion aufmachen. Ja, wir finden einfach das Fernsehen, so wie es gerade ist, oder vor allem das Fernsehen, unglaublich arrogant. Aber überall wollen sie ihre Finger drin haben. Und sie haben auch total viel Geld und führen sich aber auch auf wie eine Firma, obwohl sie so eine Zwangsabgabe haben. Und also es hat nicht nur mit Arroganz zu tun, es ist einfach auch eine politische wichtige Frage, oder nicht? Ja, es ist eine wichtige Frage, wer bestimmt das Programm, wer macht das Programm und an wen richtet sich das Programm? Und es ist einfach eine sehr dominante, weiße, deutsche Sicht auf die Dinge, die da gezeigt wird. Und ganz viele Sachen kommen nicht vor. Und es betrifft uns als Filmemacher oder Leute, die im Medienbereich arbeiten, aber natürlich auch als Zuschauer, mit was wir bestrahlt werden eben. Oder eben genau, als beides. Produzierende und Schauende. Auch nicht nur als Fernsehproduzierende, sondern auch als Filmemacher, die aufs Kino hin produzieren, weil auch Filmförderungen mittlerweile eigentlich nur noch vergeben werden, wenn auch ein Fernsehsender mit im Boot sitzt. Ja, das ganze Medienboard und diese ganzen Sachen sind hier alle mit. Genau, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, weil wir auch mal hören wollten, was man für Meinungen kriegt, wenn man einfach zufällig auf der Straße Leute anspricht zu dem Thema. Und wir waren in Neukölln, am Lietzensee, ganz da beim ICC im Westen. Dann waren wir im Prenzlauer Berg. Ihr habt also das ganze Berliner Funkgebiet abgedeckt mit eurer Reise. Und auch noch irgendwie in der Landsberger Allee. Und wollt ihr auch kurz was erzählen, was ihr am Tempelhof gemacht habt? Oder kommt es nachher vor? Oder kommt es? Da können wir vielleicht nachher drüber reden. Gut. Ich glaube, wir könnten kurz dieses. Jetzt die Interviews. Dieses Soundpiece abspielen. Gut, ich lasse euch in Ruhe. Ihr macht eure Sendung und nachher schalte ich mich vielleicht nochmal ein. Gerne. Ja, gut. Quick Time. Hallo, darf ich Ihnen zwei kurze Fragen stellen? Nein. Danke. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Situation im japanischen Atomkraftwerk Fukushima schützt sich weiter zu. Die Regierung befürchtet jetzt, dass es in drei Reaktorblöcken zu einer Kernschmelze kommen könnte. In Block 3 gab es am Morgen eine Explosion, ähnlich wie schon am Samstag in Block 1. Diesmal wurde die Betonhülle zerstört. In Deutschland gibt es so diese öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und Radio. Und die werden von allen bezahlt, jeden Monat, damit die ihr Fernsehprogramm und Radioprogramm machen können. Und aber du warum sagst, das? Ich wusste das ja nicht. Ich habe es jetzt vorerst erfahren. Das ist ein System, was schon lange funktioniert und so schlecht wahrscheinlich nicht ist. Es muss sichergestellt werden, dass es einen öffentlichen Rundfunk gibt, damit sich alle informieren können. Und dafür müssen halt alle bezahlen. Aber du guckst es jetzt zum Beispiel gar nicht. Findest du es aber ansonsten als Idee gut, oder? Ja, schon. Schon? Also geht. Also eigentlich ohne Sinn, aber es geht schon. Und Sie haben auch den Eindruck, dass das Fernsehen, so wie es derzeit ist, unabhängig genug ist? Ja, in dem Rahmen, der von den Rundfunkräten gesetzt wird. Also darüber kann man sich sicher streiten. Aber ist ein System, was schon lange funktioniert und so schlecht wahrscheinlich nicht ist. Andersrum sind da Arbeitsplätze auch wieder vorhanden oder entstanden. Ja, schon, aber... Schon? Also geht, also eigentlich ohne Sinn, aber es geht schon. Hallo. Hallo. Wir machen eine Befragung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir wollten fragen, hören Sie das Radio, schauen Sie das Fernsehen? Ja. Ja, sicher. Was schauen Sie da so? Welche Sendungen? Naja, die öffentlich-rechtlichen, ne? Die ich kriege alle, je nachdem. Guckst du Fernsehen? Niemals. Niemals. Schaut ihr auf Fernsehen? Ja, 24 Stunden. Ja, es ist so eine Zombie-Korb, ist ein Fernseher auf meiner Seite. Ja. Alles, was man braucht, kann man entweder im Internet finden, wenn man natürlich mit Internet umgehen kann. Nicht nur irgendwann im Facebook sitzen oder sowas. Aber wozu ist der Fernseher? Für die Information. Information ist im Internet. Und im Internet ist das auch ohne wie heißt es, Zensur, würde ich sagen. Ja, so. Ja, genau. Und deswegen, Fernseher mag ich überhaupt nicht und nehme das überhaupt nicht an. Und zu Hause habe ich keinen Fernseher auch. Das ist ein Sack. Das Fernsehen heute, ein dunkler Sack, da ist nichts. Allgemein würde ich sagen, ich beschäftige mich schon mit der Weltlage und so und habe ich das Gefühl, dass kein realistisches Bild davon abgebildet wird, sondern das, was die Medien uns eben präsentieren wollen und nicht das, was vielleicht wirklich passiert. Mhm. Und deswegen brauche ich mir solche Sendungen, egal ob es jetzt Talkshows sind oder Nachrichten auch, nicht angucken, weil ich weiß, dass die von vornherein nur in eine bestimmte Richtung gehen und nicht unbedingt kritisch oder hinterfragend sind. Und das fehlt mir auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, es gibt dann vielleicht eine Bandbreite von Sendungen, die unterschiedliche Standpunkte präsentieren und aus unterschiedlichen Sichtweisen und nicht nur in dieser Mainstream-Sichtweise, die erlaubt ist in Deutschland. Mhm. Und auf jeden Fall fehlt mir das Thema Spiritualität. Also da ist irgendwie das Wort zum Sonntag und ansonsten darf das nirgendwo vorkommen. Anstattdessen wird gibt es immer mehr Sendungen, wo eigentlich die Menschen verdummt werden. Wenn alle Nachrichten hören, weißt du, ist alles nicht normal. Das ist schon machen, kann man nicht kämpfen. Machen Sie sowieso was will. Haben wir keine Zeit zum Nachkontrollieren. Wir wollen ein besser leben, aber geht. Meistens gucke ich gerne RBB. Mhm. Manchmal gucke ich auch andere Sender. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Sender. Ja. Und bestimmte Sendungen, so wie Abendschau oder ja, besondere Abendschau, Filme? Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Da kommt immer drauf an, es kommt immer drauf an, was da für Filme kommen. Mhm. Ja. Ja, ich guck mir mal das an, was mir gefällt. Ja. Und finden Sie das eine schöne Sache, fernzuschauen? Macht Ihnen das Spaß? Ja, eigentlich ja. Mhm. Ja. Oh, here in Berlin? Mhm. No, I haven't seen a TV in weeks. I love it. I love public. You love public? Public service, yeah. I watch it in Sweden. I'm from Sweden. Uh-huh. Tatort, auch wichtig. Tatort. Tatort. Tatort zum Beispiel. Tatort. Tatort. Tatort zum Beispiel. Was mir gefällt, das schalte ich ein. Schauen Sie mal, ich nenne es mal ganz brutal, wenn der Mord zur Unterhaltung wird. Das schalte ich ein. Was soll das? Hast du bestimmte Sendungen, die du schaust, wenn du schaust? Also ich mache jetzt gerade Pause, aber ich habe viel verbotene Liebe gekonnt. Ja, es tut mir leid, aber... Ja, mir ist ja ehrlich. Ja. Tatort ist auch wichtig. Ja, manchmal schon so diese ARD-Abendfilme um 20.15 Uhr oder auf Arte kommen manchmal auch gute Sachen. Aber ich gucke wirklich wenig Fernsehen. Ich gucke praktisch kein Fernsehen. Praktisch nicht. Und wenn Sie mal schauen, was wäre es dann? Fällt mir nichts ein. Also ich gucke praktisch nicht. Ich habe auch kein Zuhause. Mhm. Mal bei meiner Mutter mal, dass ich gucke oder so. Aber und dann, was sie guckt. Keine Ahnung. Im Öffentlich-Rechtlichen, zum Beispiel die Tagesschau. Ich schaue schon Nachrichten, öffentlich-rechtlichen Tagesthemen, Tagesschau. Also im ZDF schaue ich mir häufig das Montagskino an. Ich gucke auch öfter Dreisat oder Arte an Sendungen jetzt. Manchmal finde ich irgendwie History ganz interessant. Berlin Tag und Nacht oder Alles was zählt auf RTL. Oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und schaust du irgendwas von den Öffentlich-Rechtlichen, also so ARD, ZDF oder RBB? Nur wenn Fußball spielt, dann schon. Mhm. Aber sonst gar nicht. Also sagen wir, wir freuen uns jetzt schon auf heute Abend. 21 Uhr fängt es an. So, ja, und dann gucken wir. Ja, meistens Abend beginnt mit der Tagesschau. Oft. Ja. So. Hat das einen bestimmten Grund, dass du nicht schaust? Weil der meiste Kram Dreck ist. Kannst auch Schuh sagen, aber nee, ist halt Müll, das meiste. Was ist mit dem Rest? Warum schaust du nichts von der Unterhaltung oder so? Ich bin hier seit 2 Jahren in Deutschland. Vielleicht deswegen ist ein anderes Kultur und interessiert mich nicht wie in meinem Heimatland. In meinem Heimatland schaue ich das gerne, aber hier leider nicht. Manchmal gucke ich Filme. Ja, amerikanische Filme. Ja. Ja. Fühlen Sie sich ausreichend informiert von denen? Auf jeden Fall. Also ich brauche eigentlich selten nur eine Zeitung zu lesen. Ich höre Radio und ich sehe mir Nachrichtensendungen, manchmal auch informative andere Sendungen an und fühle mich da gut informiert, ja. Schauen Sie Fernsehen? Leider. Welche Sendungen schauen Sie denn? Keine Ahnung. Ich gucke nur Schrott. Und fühlen Sie sich gut informiert? Ich guck nur Schrott. Also kriegen Sie die Informationen, die Sie brauchen in den öffentlich-rechtlichen Kanälen? Im Prinzip ja. Wenn mir was fehlt, gucke ich in den Teletext rein. Weil man kann ja nicht immer an die Nachrichten gucken, dann gucke ich halt Teletext. Und das reicht mir eigentlich, weil tagsüber guckt man sowieso Spiegel online oder so. Und dann ist man da informiert. Was mir gefällt, das schalte ich ein. Nutzen Sie die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Nein. Ich höre manchmal ein bisschen CDF-Sendung, aber nur Ton. Aber ja, das ist das Einzige. Und jetzt auch nicht mehr. Was mir gefällt, das schalte ich ein. Ich kenne mich nur, dass ich mich oft ärgere, wenn ich mal durchzappe oder so oder mir was angucke. Was mir gefällt, das schalte ich ein. Ich habe auch Sky, wissen Sie, und da gucke ich im Moment Dallas und so weiter, weil ich das früher nicht, verpasst habe und nicht gucken konnte. Und damit habe ich genug zu tun am Tag. Ne? Hier ist das erste deutsche Fernsehen. €18 im Monat für Fernsehen, damit das Fernsehen für alle Informationen, Unterhaltung macht. Findest du das gut? Eigentlich nicht, weil in meinem Heimatland ist kostenlos. Ja. Also da ich das nicht nutze, weder Radio noch Fernsehen, verstehe ich nicht, warum ich für was bezahlen muss. Einfach so. Weil das, was dort gesendet wird, unterstütze ich auch nicht. Also normalerweise gebe ich mein Geld für eine Zeitung aus, die ich gut finde. Oder ich gebe mein Geld für eine CD aus, wo ich die Musik gut finde. Oder ich kaufe mir zum Beispiel einen Film oder ich leihe mir einen Film in der Videothek aus, den ich gut finde. Aber da muss ich erstmal pauschal irgendwie Geld geben, damit die Sendungen produzieren und Leuten Millionengehälter geben, was ich überhaupt nicht unterstützen würde, wenn ich selber entscheiden könnte, ob ich das mache. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also was fehlt, ist einfach, die könnten so viele interessantere Sachen für Jugendliche vielleicht reinpacken. Also ich kenne halt vom Bayerischen Rundfunk, die machen echt interessante Sachen oft, was Kultur angeht, vor allem auch für jüngere Menschen und Kurzfilme und so weiter. Also die machen interessante Sachen, das kriege ich immer mal wieder mit, wenn ich da oben bin, da unten auf den Festivals oder so. Und da wünsche ich mir, dass es in Berlin oder in unserer Umgebung vielleicht mehr gibt in die Richtung. Also wir sehen sehr gerne so politische, so Gesprächsrunden und sagen wir mal etwas, was auch uns betrifft, jetzt wenn es um neue Gesetze geht. Ich würde sagen, das ist ganz coole Eigenschaften in unserer Welt, dass die Leute zahlen für seine eigene Sklaverei. Und wenn Leute ohne diese Sklaverei nicht leben können, dann okay, bitteschön, lassen die zahlen, dass die anderen werden darüber lachen. Ich denke, das muss nicht abgeschafft werden. So you think it's a good institution that there is public, like that we all pay for it? To be? For sure. What is it? I read it, 18 euros a month, is it? That's it. That's quite cheap, you know. Weil in allen drei Blöcken die Kühlung ausgefallen ist, wird mir das auseinandergeleitet. Was die Menschen, was befahren, finde ich auch schon gut hier. Vielleicht sollte es nicht viel sein, aber so, ich meine, es ist schon etwas, die man so alltäglich benutzt und so kann man schon befahren. Ja. Das denke ich schon. Ich mache nicht gerne, aber weil ich nicht viel Geld habe, ist eine andere Sache, aber grundsätzlich bin ich auch einfach Standard. Dass es gibt Sendungen oder Rundfunk oder etwas, die von allem finanziert wird, das finde ich wichtig. Aber ich glaube, jetzt die Situation ist, dass es ist sehr niedrig. Es ist sehr zentralisiert. Normalerweise, du musst der Stadt alles bezahlen. Der kriegt so viel Geld, Mensch. Ey, das kriegt doch gar nichts, Mensch. Ich habe null Ahnung. Gesetzlich. Aber wann zahlst du nicht, dann kriegst du Manu jedes Mal 5 Euro. Und zum Schluss musst du bezahlen. Geht doch nicht. Mit wem willst du kämpfen, Leute? Und findest du es gut, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt? Das heißt, dass alle zahlen dafür, dass Rundfunk produziert wird? Ich finde es eigentlich gut, aber ich mache es selber auch nicht. Darum darf ich jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich es selber nicht mache. Mit wem willst du kämpfen, Leute? Weil ich, wie gesagt, nur meinen Rechner habe und ab und zu in der Mediathek was gucke. Aber eigentlich finde ich das schon gut, dass es nicht so von den Privaten alles aufgekauft wird. Ja, eigentlich, dass keine Werbung da kommt, ja. Das finde ich ganz gut. Mhm. Ja, dafür muss man ja zahlen. Wo so die Manipulation der Presse, na ich glaube schon, die Manipulation der Presse einfach noch, am besten so während der Tagesschau wird gesponsert vom Milky Way oder sowas, also was will auch keiner. Deswegen finde ich das schon okay, aber ich finde die Methodik, darum geht es mir, die ist unglaublich scheiße. Nein, das ist so mein Fazit. Macht entweder gar nicht, dann leben wir in der RTL 2 irgendwie, Mist bohrt sich irgendwie Antenne durch Kopf und Werbung kommt das rein. Ehrlich, daneben wir also so Amerika. Die tun so. Als oder wir machen eine Steuer daraus und sagen, okay, das ist nun mal so und dann können wir uns diesen ganzen Scheiß wieder GZ sparen. So, und dann hast du es aber gehört. Wir sind so, also echt gut. Sauer auf die Öffentlichkeit. Aber ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Das ist meine Meinung. Wir Danke. Konnten mal Dampf ablassen. Danke. Ciao. Hoffe, geht dir ähnlich. Tschüss. Jetzt sind wir hier wieder live geschaltet. Ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Stream und auch für die Zuschauer, die jetzt ins Radio da unten gucken oder in die Radios gucken, die können Sie gerne anschalten auf die Frequenz 108, wenn Sie nicht angeschaltet sind und die Radios nebendran das sagen. Nehmen Sie sich ein Radio einfach mit und gucken sich die fantastische Ausstellung an, kaufen Sie die Kunst ein und ja, kaufen. Heute ist die Sommerausstellung endlich mit Regen. Sie sind aber alle hier, das heißt, Sie können auch Radio hören und perfekt empfangen. So, zurück zu Sebastian und Janine, die hier gerade ihre fantastischen Interviews vorgeführt haben, die sie gemacht haben, über die Rundfunkgebühren. Was sind, ich wollte euch Sachen fragen über eure Aktivitäten und Initiativen, die ihr jetzt einleitet in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Ja, also wir sind noch ziemlich frisch versuchen so viel wie möglich zu werden. Wir würden gerne so Propaganda machen in den nächsten Monaten. Das ist so der erste Schritt, weil ich den Eindruck habe, das ist schon ein sehr ein Thema, was so richtig schon sehr so gärt. Also wir hatten eigentlich kaum Leute, mit denen wir uns unterhalten haben in Straßen, die so egal, also so schon ein paar, die egal gesagt haben, aber es waren schon ziemlich viele, die das direkt betroffen hat und die direkt das auch zu Tiraden oder zu Erörterungen gereizt hat. Und es gibt viele gute so Vorschläge, so vom Chaos Computer Club, die Kulturwertmark, ist ein bisschen so eine Fusion aus Flatter und Rundfunkgebühr. Die AG Doc hat einen Vorschlag gemacht, was man, also Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, dass man einen bestimmten Teil davon, 10% des zusätzlichen Budgets für Internet-Filmproduktionen, für Public, also so die kostenlos immer runterladbar ist. Also es gibt sehr viele Leute, die vernünftige Vorschläge machen und wir haben den Eindruck, es braucht eigentlich Polemik und so es braucht eine Gruppe, die diese Institution direkt angeht und sagt, eure Denkweise ist beknackt und da muss sich so richtig was ändern und nicht so mit einem Kompromissvorschlag kommen. Naja, merkt man ja auch bei den Interviews, dass die Leute teilweise sagen, es ist ja schon okay zu zahlen, damit man nicht mit Werbung bestrahlt wird. Ich meine, das ist ja schon, da steckt ja Polemik schon bis zum Anschlag drinne. Ja, es ist aber auch gleichzeitig so eine Minimalforderung. Und wenn man sich überlegt, dass man selbst das Ganze finanziert und keinerlei Einfluss hat darauf, womit man dann bestrahlt wird, ist es ja wirklich was, das man auch so für sich quasi besetzen sollte. So reclaim the TV oder so. Und also wenn wir schon zahlen müssen, dann finde ich, sollte es ganz anders sein oder abgeschafft werden oder keine Ahnung, das versuchen wir gerade rauszufinden, was gut sein könnte oder was gut wäre zu fordern. Ihr habt ja vorletzte Woche am Tempelhof dazu eine Initiative begonnen, wo Leute sich einschalten konnten schon in die Diskussion. Gibt es auch irgendwelche Sachen im Internet oder so, wo es einen Kontakt zu euch gibt, dass es sich vergrößern kann, wenn wir jetzt schon im Radio sind und die Leute vielleicht jetzt Lust haben, sofort auch was. Also erstens, wir sind auch auf Skype übrigens, dieses Radios auf Skype, falls jetzt jemand sofort. Ach super, anrufen. Sofort anrufen möchte und was sagen möchte. Der Skype-Name ist Radio de la Culture Visuelle, also französisch geschrieben, aber Radio de la auch nicht so schwer. Kultur wie Culture und visuell LLE hinten. Dann bitte sofort uns befrienden. Wir werden euch dann in die Kontaktliste aufnehmen. Ihr könnt uns sofort anrufen. So, Entschuldigung, aber euer Kontakt. Ja, wir sind tatsächlich so frisch, dass wir noch keinen Kontakt haben, aber wir dachten, dass wenn das jetzt jemand hört und Kontakt aufnehmen möchte, dass es vielleicht über euch. Ja, klar. Einfach kurz eine Skype-Nachricht schreiben und ich leite es an euch weiter. Tempelhof, kurz. Ach so, ja. Was ist passiert? Da in Tempelhof gab es einen Fernseher, einen Schwarz-Weiß-Fernseher zum Reingehen, von einer Künstlerin ausgedacht, Tracy Rose. Da bin ich rein und musste mich schwarz schminken lassen und habe mich dann deren Diskussion grau, habe ich weiß gesagt? Ich war grau. So eine Mischung aus schwarz und weiß. Und musste mich dort gleich herausfordernden Diskussion stellen. Und danach haben wir dann direkt vor dem Fernseher das erste Treffen gemacht. Der Regen kam allerdings dann auch. Wir machen trotzdem weiter. Ah, das war das wahnsinnige Gewitter bei euch. Stimmt. Fernsehgewitter gibt's ja auch. Ja. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich finde das total wichtig, dass man zu dem Anlass was macht, weil erstens ist das Fernsehen an sich schon obsolet, da muss man anders drüber nachdenken. Die Institutionen haben so eine total paternalistische Sicht und meinen zu wissen, was alle wollen, sehen wollen, und sind aber so eine Institution, die aus so einer Quotengötzentum sich so entwickelt hat über Jahre weg. Und die Quote ist eine total dumme Weise, Leute zu befragen, und produziert natürlich auch dumme Institutionen. Und dagegen muss man angehen, und gegen die Rundfunkräte, die parteipolitisch und auch von so Deutsche Bank, Corporate Social Responsibility Leuten und so durchsetzt ist. Das ist total wichtig, und alle Leute, die uns unterstützen wollen, sollen sofort zu uns gesellen. Ja, und was auch ein Punkt ist, dass es gab ja auch Zeiten, wo ziemlich interessante Sachen produziert wurden für Radio und Fernsehen, die einfach nicht mehr stattfinden. Also wenn man selber produziert oder Lust hat, was Interessanteres zu sehen als das, was sich jeden Tag wiederholt, dann ist halt auch gut, darüber nachzudenken, wie kann man die Kanäle nutzen, die ja da sind und unheimlich viele Leute erreichen können. Mhm. Ich danke euch. Jetzt, danke dir. Jetzt kommt kurz unsere eigene Radiowerbung. Dann spielt ihr noch ein Lied und dann geht es weiter mit Borrelia Borsch, die wow, apropos Lauti, hier ist es laut. Vielleicht kommt sie da gerade. Ich kann auch Radiowerbung für euch machen, das ist ein gesehen. Ziemlich tolles Radio hier. Das kann ich echt ganz ehrlich sagen. Radio. 226. Dankeschön. Zensur! Zensur! Da kommt der Laute! Mein Einsatz. Wir haben keinen Bock mehr! Wann ist mein Einsatz? Wir wollen mitreden! Wann ist mein Einsatz? Da kommt Borrelia Borsch reingestrudelt! Ist in die Wellen! Mein Einsatz! Ah! Noch ein Lied. Sevdiğimi verseler de sevdiğimi verseler girmem kara toprağa da girmem kara toprağa sevdiğimi verseler de girmem kara toprağa hele kayalar kertilir mi de kayalar kertilir yırtılır mı dağ terlik yırtılır mı ergen kız cahil olan da ergen kız cahil olan inkardan kurtulur mu da inkardan kurtulur mu ergen kız cahil olan da inkardan kurtulur mu hele başladım ağlamaya da başladım ağlamaya yar gedikten aşarken de başladım ağlamaya Brian, who's DJing later, if you are accidentally now listening to this, da läuft gerade die Ursonate. Wir wollen jetzt aufnehmen. Ursula Ursonate. Mhm. Wir wollen jetzt aufnehmen. Jetzt. Weg damit. So Brian, in the case you're accidentally listening to the stream somewhere where you're just right now, then I need to know if you need a turntable and if you need a DJ mixer and so on. Let us know somehow what you need. Und weiter geht's gleich mit Borrelia Borschts Lauti. Hallo, hallo. Sie ist da. Gerade von der Demo hierher gekommen. Ja. Alles völlig live. Die Zutaten für die Jelly Shots einkaufen. Das ist die Interflux-Party, auch schon mehrmals angekündigt. Hallo Leute da unten, dieses Radio ist live und on air. Also wenn ihr, wenn Sie die Radios mitnehmen wollen als Audio-Guide through the massive exhibition setup in this fantastic, cold, unfriendly castle, dann kommt jetzt der bessere Demo-Lauti. Mit Borrelia Borscht. Viel Spaß. Do it yourself before it's done to you. Do it yourself before it's done to you. cards done to you. Exploit yourself, just stop. Cash and cards, just stop. Do it to yourself before it's done to you. Do it to yourself before it's done to you. Exploit yourself, just sell out. Cash cards, just sell out. Do it to yourself before it's done to you. It's the euro, dollar, the yen, or ruble. Sellout is the aim. On the billboard, in the adverts, this is the big game. Exploit yourself, just start. Cash and cards, just start. Do it to yourself before it's done to you. Do it to yourself before it's done to you. Exploit yourself, just start. Cash and cards, just start. Do it to yourself before it's done to you. Do it to yourself before it's done to you. Sell out, poker, sub, cause we're up for sale. This is deep, not cheap, and get it now, before it all goes stale. Take back your Cadillac, your bike, cab, train, or plane. Jet set in poverty, if I walk, it's just the same. Do it. Right? And people are starting to go a little bit crazy from it. They're completely bought into it. And it's been a hell of a ride. But now they're reaching a saturation point. They think, maybe they're getting to the end of this business of glitz and hype and you gotta have it. So we say, in effect, yeah, your instincts are right. For the first time in forever, marketing isn't cool. Excess isn't cool. We do a trend piece, not a think piece, but more of a package for four or five spreads. We build the package around these people. We turn them into stars. Exploit yourself, just out. Cash and cards, just out. Do it to yourself before it's done to you. Do it to yourself before it's done to you. Exploit yourself, just out. Cash and cards, just out. For the cash. Okay, hallo. Okay, hallo Radio 2006. Aurelia Borsch und Friends haben für euch eine Demo-Laut, die Lieder-Collection zusammengestellt für die Cause eurer Wahl. Also es sind natürlich jetzt nicht für eine Demo, sondern für alle möglichen Demos, aber bildet Ketten, bleibt zusammen und danke für die Einladung zu diesem großartigen Radio. Yeah. Here, dancing is going on. Dancing in chains, dancing in chains. listening to me.

read, I'ma read, I'ma read, I'ma read, I'ma read. Suffering, echinacea buffering. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and her diaper is wet. Call the police, I'm strapped to the teeth, and liable to disregard every belief. Calling the law, I'm fixing the draw. Allow me to what isn't seen to call up a brawl. Calling them now, cause it's about to go pow. I'm standing on a threshold of the ups and the downs. Call up the truth, because I'm about to break loose. We're taking it, cause then I'm breaking out of my noose. I got a list of demands, written on the palm of my hands. I'm all about this and you got no right to stand. We live in hand, I'm about to want a piece of that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, tell lies, and I got proof. For the man who drives the hammer to rock. beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid that you loved me, I would run and take all of your hands, and I'd gather everyone together for a day. And when we're gathered, I'll pass buttons out that say, beautiful people, then you'll never be alone, 'cause there's always someone with the same button on as you. Include him in everything that you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. That's got to tell you something. We have so much in common. I go the same direction as you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people. Thank you. Loose lips might sink ships, but loose gooses take trips to San Francisco, double dutch disco, tech TV hottie. Do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead. Do it for the monsters under your bed. Do it for the teenagers and do it for your mom. Broken hearts hurt, but they make us strong. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again. And just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again. And just pretend that nothing ever happened. We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be. How's it gonna be? I'll dropkick Russell Stover, move into the starting over house. You know Matt Rouse and Chester watching me achieve my dreams. And we'll pray all damn day, every day, that all this shit our president has got us in will go away. While we strive to figure out a way we can survive these trying times without losing our minds. So if you wanna burn yourself, remember that I love you. And if you wanna cut yourself, remember that I love you. And if you wanna kill yourself, remember that I love you. Call me up before you're dead, we can make some plans instead. Send me an IM, I'll be your friend. Shysters live from scheme to scheme, but my fourth quarter pipe dreams are seeming more and more worth fighting for. So I'll curate some situations, make my job a big vacation, and I'll say fuck Bush and fuck this war. My war paint is Sharpie ink, and I'll show you how much my shit stinks, and ask you what you think, because your thoughts and words are powerful. They think we're disposable, well both my thumbs opposable, spelled out on a double word and triple letter score. And we won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be. And here we are back in the studio, live, already heavily discussing things. Thank you, Borrelia Borscht. Thank you, thank you, thank you.